Father in heaven, we thank you for this morning. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. We ask you to bless these words. Wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. This last week we went to see the movie The Passion of the Christ. Nun, letzte Woche sind wir eben in diesen Film gegangen, Die Passion Christi. It's been criticized around the world. Auf der ganzen Welt wird da Kritik geäußert. Sad to say, even by Christians. Und es ist schon traurig, dass man sagen muss, auch von Christen. I find that really sad. Ich habe das wirklich traurig gefunden. This is such an incredible opportunity to share Christ. Weil es solch eine unglaubliche Möglichkeit ist, anderen von Christus zu erzählen. And certain Christians are acting like children. Und manche Christen benehmen sich da wie die Kinder. And they are criticizing. Und sie kritisieren. And they are going to see it with a critical spirit. Und sie gehen in diesen Film hinein und sehen das mit einem sehr kritischen Geist. There are Protestants who say it's too Catholic. Da gibt's Protestanten, die sagen, das ist zu katholisch. Too Catholic. I went to see it. I never even thought. I grew up Roman Catholic. Also ich bin dorthin gegangen. Ich habe nie daran gedacht und ich bin katholisch aufgewachsen. Never even came to my mind that it was a strategy from the Catholic Church. Ich habe da nicht einmal einen Gedanken darauf verschwendet, dass das vielleicht eine Strategie der katholischen Kirche wäre dahinter. That's weird. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. My opinion, that's weird. Meiner Meinung nach sehr, sehr. Then you have other people from the Catholic side or whatever. Everybody's like. Und dann gibt's da Leute von der anderen Seite, von katholischer Seite oder sonst wo. Acting weird. Aber alle haben ganz seltsame Aussagen. Instead of just taking advantage of the moment. Anstelle hier die Gelegenheit zu ergreifen. One pastor wrote a critical article in a Christian magazine. Einer der Pastoren hat geschrieben in einer christlichen Zeitschrift. And he said, I'm not going to fall for this trick. Und er hat gesagt, ich werde auf diesen Trick nicht hineinfallen. This emotional thing. Dieses emotionelle da. And then the next week, Rick Warren answered his reply to his article. Nun, die Woche darauf kam eine Antwort von Rick Warren auf seine Zeilen. Rick Warren wrote a book called The Purpose-Driven Church. Und Rick Warren hat ja ein Buch verfasst, die Gemeinde mit Vision. The Purpose-Driven Church, zweckgetriebene Gemeinde, maybe. Ja, also wörtlich übersetzt, zweckgetriebene Gemeinde. And it's one of the it's considered one of the top 100 Christian books of the last century. Es ist eines der Bücher, das wirklich unter die besten 100 Bücher zu reihen ist in diesem Jahrhundert. And he writes this. Und er schreibt Folgendes. Three responsibilities of every pastor. Drei Antworten für jeden Pastor. To discern where God's Spirit is moving. Eben um zu erkennen, wo der Geist Gottes wirkt. In our culture and time. In unserer Kultur und Zeit. Prepare your congregation for that movement. Bereitet eure Versammlung vor auf diese Bewegung. And cooperate with it to reach people for Jesus. Und schaut, dass ihr damit zusammenarbeitet, um Leute für Jesus zu erreichen. His church reserved 47 theaters. Seine Gemeinde hat 47 Kinos reserviert. And they invited 600 public officials. Und sie haben 600 offizielle öffentliche Leute dort eingeladen. 1000 they invited, 600 came. Also 1000 haben sie eingeladen und 600 sind dann gekommen. 892 people came to Christ. 890 Leute haben sich zu Christus bekehrt. And their church attendance increased by 3000 people. Und die Gemeinde ist gewachsen auf 3000 Leute. Amazing. Erstaunlich. Now he has a big church. Nun, er hat eine große Gemeinde. 20,000 people in his church. So circa 20,000 Leute in der Gemeinde. And for every 400 people, they rented one theater. Und für alle jeweils für 400 Leute haben sie eben ein Kino angemietet. For every 20 people in their church, one came to Christ. Und einer von 20 ist in seiner Gemeinde eben zu Christus dann. That would put us at about 15 people to 15 people. Also 15 Leute. For us to be on the same percentage. Bei uns würde das in etwa 15 Leute bedeuten. Their attendance increased by 15%. Und die Leute haben zugenommen, also der Besuch hat zugenommen auf 15%. Yeah, which would mean around 35 people for us. Das wäre bei uns eben etwa so 35 Leute. Now we rented a hall last week. Wir haben diese Woche jetzt eben einen Kinosaal angemietet. From a possible 488 people, 488 seats. Leute passten da hinein. I believe over 450 people showed up. Ich glaube, so über 450 Leute waren da. And this movie has changed the way I read the scripture. Und dieser Film hat meine Art, die Schrift zu lesen, verändert. I mean, I cannot read about the blood of Christ anymore and not have a very graphic picture in my mind. Ich kann über das Blut Christi nicht mehr einfach bloß lesen, ohne ein sehr klares Bild zu haben, was da passiert ist. Suddenly scriptures that I've read have taken on a new meaning. Plötzlich haben Schriftstellen, die ich so lese, ganz andere Bedeutung angenommen. I'm thinking of this idea of on Good Friday and the Thursday before Good Friday. So ich denke an die eine Sache, dass wir am Freitag und auch am Donnerstag vor dem Freitag. Yeah, Good Friday is the also Friday before Easter. Karfreitag, ja. Yeah, that we could rent the big hall each night. Dass wir dort wirklich jedes Mal den großen Saal mieten könnten. And we could attempt one more time to invite people. Und wir könnten nochmals versuchen, Leute dazu einzuladen. How many people have gone to see the movie already? Wer ist nicht schon dort gewesen und hat diesen Film gesehen? How many people have not seen it? You've not seen it. Wie viele haben ihn noch nicht gesehen? How many people would take someone to see it again? Und wer von euch würde noch jemand einladen, um ihn dorthin mitzubringen? How many people don't want to see it anymore? Wie viele wollen den Film nicht mehr sehen? I've seen it twice. Ich habe ihn zweimal gesehen. I'd like to see it seven times. Ich möchte ihn siebenmal sehen. Because what we see there, weil das, was wir da sehen, only begins to touch the reality of what happened. Ja, eigentlich nur an der Oberfläche dessen kratzt, was wirklich passiert ist. You know, when you go to such a movie, so wenn du in solchen Film gehst, I mean, you don't take popcorn with you. Du nimmst du nicht Popcorn mit. I mean, some people did, and I just thought, you won't even finish that. Also manche haben das schon gemacht, aber ich habe mir gedacht, die werden gar nicht fertig werden damit. People have popcorn and Coke, and they're like, I can't wait. You know? Also, da haben sie das Popcorn, da das Cola, und dann, ja, ich kann es kaum erwarten. Yeah, you'll be walking out with that whole bag full. Und du wirst da wieder rausgehen mit dem gesamten Popcorn. But it's like you go through this with Christ. Aber man geht einfach durch mit Christus. It's very uncomfortable. Es ist sehr unbequem. The second time touched me more than the first time. Das zweite Mal hat mich da viel mehr berührt als beim ersten Mal. And I would like to bring out a few points about the movie. Ich möchte ein paar Punkte einfach da jetzt aufzeigen in Bezug auf diesen Film und in Bezug auf das Leiden von Christus. We can start with Genesis chapter 3. Wir können bei 1. Mose 3 beginnen. The movie begins in the Garden of Gethsemane. Der Film beginnt ja im Garten Gethsemane. And what I like is how Mel Gibson portrays the battle between Satan and Christ. Was mir gefällt daran ist, wie Mel Gibson diese Schlacht zwischen Satan und Christus porträtiert and darstellt. He tries to bring out what is happening in the invisible world. Er versucht einfach da zum Vorschein zu bringen, was im Unsichtbaren geschieht. And it's interesting as Christ is in agony in the garden. Und es ist schon interessant zu sehen, wie Christus da in Agonie ist in diesem Garten. We see Satan projecting thoughts to him. Da sehen wir, wie Satan ihm Gedanken zuwirft. And I like how these thoughts were brought out in the movie. Und ich mag das, wie da diese Gedanken im Film hervortreten. Right in the beginning. Ganz am Anfang. Can you bear the sins of the world? Kannst du die Sündenlast der ganzen Welt tragen? Now, the movie is trying to portray one of the greatest battles ever fought. Also der Film versucht die größte Schlacht, die jemals geschlagen wurde, darzustellen. The battle is actually between the mind of Christ and his emotions. Und die Schlacht findet eigentlich statt zwischen der Gesinnung Christi und seinen Emotionen. There's no doubt in Christ's mind what the will of God is. Es gibt keinen Zweifel im Verstand Christi, was der Wille Gottes ist. He is in the garden. Er ist da im Garten. And he knows what's coming. Und er weiß, was auf ihn zukommt. He knows he's going to be beaten. Er weiß, dass er geschlagen wird. I have a book here from Josh McDowell. Ich habe da ein Buch von Josh McDowell. And he explains crucifixion. Er erklärt die Kreuzigung. And the whipping. Und die Auspeitschung. And he says that the scourging. Und er sagt, dass diese Geißelung was meant to kill the person. Eigentlich dazu angetan war, die Leute umzubringen. And it was meant to They used a cat of nine tails. Sie verwendeten dazu eine Peitsche mit neun so Riemen. It's called a Katze mit neun whatever. Also eine, right? Ja, a cat of nine tails. Mit neun Schwänzen. Yeah. And it was meant to tear the flesh. Und da war eigentlich das Ziel, das Fleisch wirklich auszureißen oder wegzureißen. Strips. Und in Streifen zu schneiden. And the person would die in one or two days. Und dann starb der Mensch ein, zwei Tage danach. Oftentimes, if the person was lucky, und sehr oft, wenn der Mensch Glück hatte, they were so beaten that their liver would come out. Dann wurden die so sehr stark geschlagen, dass sogar die Leber hervortrat. Their intestines would come out. Die Eingeweide hervortraten. This was lucky. Das war Glück. That was a faster death. Weil das war ein schnellerer Tod. But what was intended was to rip as much of the skin off. Aber die Absicht war, so viel von dieser Haut bloßzulegen wie nur möglich. That they would die of pain. So dass sie an den Schmerzen starben. In the next day or two. In den darauffolgenden ein, zwei Tagen. This is what Christ endured. Das hat Christus erduldet. And we'll read that in Isaiah 52 in just a moment. Und wir werden das gleich lesen in Jesaja 52. In verse 14 where it says that Christ was beaten beyond recognition. Wo es heißt, dass Christus geschlagen wurde, über alles Erkennen hinaus. You could not, you did not know who he was. Das heißt, man erkannte nicht mehr, wer er war. In the movie you can still see who the actor is. Im Film erkennt man noch, wer der Schauspieler ist. I like the portrayal of him only being able to see through one eye. Und ich mag diese Darstellung, dass er nur über ein Auge mehr sehen kann. Isaiah said he was beaten beyond human recognition. In Jesaja lesen wir, dass er geschlagen wurde, so dass er nicht mehr erkennbar war. He knows what he's facing in the garden. Er weiß also im Garten, was er da erwarten wird. In Matthew chapter 26 verse 38. In Matthäus 26 38. He says, "My soul is exceedingly sorrowful even to the point of death." Da heißt es, meine Seele ist bis zum Tode betrübt. In Luke 22:44. In Lukas 22:44. He is sweating so much from the face. Da heißt es, dass er so sehr schwitzt im Angesicht. That it's just coming off his face as though he was bleeding. Dass es von seinem Gesicht wie Blut rinnt. Some people believe actually it was blood. Manche glauben, dass es sogar Blutstropfen There's waren. There's a condition called hematidrosis. Es gibt einen Zustand, den man Hämatidrosis nennt. Which means that the blood vessels in your face, they burst. Was bedeutet, dass deine Blutgefäße eben aufplatzen? Because of such intense stress. Weil solch ein intensiver Stresszustand And Jesus da ist. Knew exactly what was going to happen. Also Jesus wusste ganz genau, was passieren würde. He knew he was going to take on the sin of the world. Er wusste, dass er die gesamten Sünden aller Welt auf sich nehmen würde. 2. Corinthians 5:21. 2. Korinther 5:21. He who knew no sin. Der keine Sünde kannte. Became sin. Wurde zur Sünde. That we might be made righteous. So dass wir Gerechtigkeit Gottes würden. Before God. Vor Gott. He who knew no sin became sin. Der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus said. Jesus sagte. In the garden. Im Garten. He said, "Now is your hour." Jetzt ist deine Stunde gekommen. Now is the power of darkness. Jetzt ist die Macht der Finsternis. Now is your hour. Jetzt ist deine Stunde da. I was preaching in the synagogues. Why didn't you arrest me there? Ich habe ja in den Synagogen gepredigt. Warum habt ihr mich dort nicht festgenommen? But now is your hour. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. And the authority of darkness und die Autorität der Finsternis. Now let's read this and then we're going to go to Acts chapter 2. Nun lesen wir das und dann werden wir zur Apostelgeschichte 2. Verse 15 of Genesis 3. 1. Mose 3 Vers 15. I will put enmity between you and the woman. God is speaking to the devil here. Gott spricht hier zum Teufel. I will put enmity between you and the woman. und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. And between your seed and her seed. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Now look at verse 14. Vers 14 schaut euch an. And the Lord said to the serpent. Da sprach Gott der Herr zur Schlange. Okay, let's continue in verse 15. Vers 15 weiter. Now God is speaking of Messiah. Hier ist Gott, hier redet Gott vom Messias. He shall bruise your head. Er wird dir den Kopf zertreten. And the Greek word is crush. Und das griechische Wort heißt zermalmen. You see how the movie starts with Christ in the garden. Man sieht, wie dieser Film beginnt mit der Situation, wo Jesus Christus im Garten ist. And he is sorrowful unto death. Und er ist bis zum Tode betrübt. And then you see this portrayal of the snake. Und dann siehst du, wie die Schlange da zu ihm hinkriecht. And when Christ stands up, he crushes the head of the snake. Und Christus erhebt sich dann und er zermalmt den Kopf der Schlange. This is right here. He shall bruise your head and you shall bruise him on the heel. Das steht hier. Es heißt hier, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Now in Acts chapter 2, if you turn there with me, nun wenn ihr zur Apostelgeschichte 2 geht, you see that Christ is fully aware of what is going to happen. Da seht ihr, dass Christus sich voll dessen bewusst war, was auf ihm zukam. Acts chapter 2, starting with verse 22. Fangen wir bei Vers 22 an. Men of Israel, this is Peter preaching now. Da spricht der Petrus, er predigt. After the resurrection. Nach der Auferstehung. Men of Israel, listen to these words. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus the Nazarene. Jesus der Nazarener. A man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst. Einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte. Just as you yourselves know. Wie ihr auch selbst wisst. This man. Diesen Mann. Now watch this. Und beachtet das. Delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God. Der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Delivered up. Dahingegeben. That means you're giving a prisoner over to the authority of another. Das heißt, du übergibst einen Gefangenen der Autorität eines anderen. God delivered Christ over to the authority of darkness. Gott hat Christus der Autorität der Finsternis übergeben. And Christ knew exactly what this meant. Und Christus wusste ganz genau, was das bedeutete. He would be at the mercy of Satan. Er würde auf die Barmherzigkeit Satans angewiesen sein. And he would be treated und er würde behandelt werden, as though he was the worst criminal in all of history. So wie der schlimmste Verbrecher aller Geschichte, der gesamten Geschichte. You think of a criminal. Denk dir mal an einen Verbrecher. Who has murdered millions of people. Der Millionen von Menschen umgebracht hat. Who has killed children. Der Kinder umgebracht hat. And raped women. Und Frauen vergewaltigt. And murdered babies. Und Babys umgebracht hat. And destroyed and mocked. Und zerstört hat und sich lustig gemacht hat über andere. What people would do to this person if he was delivered over to them. Was eben Leute mit solch einer Person täten, wenn sie ihnen übergeben wären. Think of what the Kurds would do to Saddam Hussein. Stellt euch vor, was eben das Volk täte mit Saddam Hussein. Think of what the Poles would have done to Adolf Hitler. Oder was die Polen mit Adolf Hitler gemacht or hätten. The Jews. Oder die Juden. This is the same situation. Das ist dieselbe Situation. But here Christ is delivered over to darkness. Hier wird Christus der Finsternis ausgeliefert. The one who knew no sin. Der keine Sünde kannte. Is going to be delivered over to the powers of Satan wird diesen Kräften Satans ausgeliefert. By God. Von Gott. This is God's plan. So ist der Plan Gottes. Let's read on. Lesen wir weiter. This man delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross. Also dieser Mann, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. By the hands of godless men and put him to death. Durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. And God raised him up again. Ihn hat Gott auferweckt. Putting an end to the agony of death. Indem er die Wehen des Todes auflöste. Since it was impossible for him to be held in its power. Weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Wow. Okay, Hebrews chapter 2. Hebräer 2. Hebrews chapter 2. Hebräer 2. Hebrews chapter 2 and verse 14. Vers 14. Speaking of Christ. Hier ist die Rede von Christus. Since then the children share in flesh and blood, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, he himself likewise also partook of the same, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Watch this. Beachtet jetzt das Folgende. That through death, damit er durch den Tod, he might render powerless him who had the power over death, that is the devil. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. We have to see the battle going on in the unseen world. Wir müssen einfach diese Schlacht sehen, die da in der unsichtbaren Welt abläuft. This word power of death is kratos. Dieses Wort Macht des Todes ist Kratos. Satan had he had dominion over death. Satan hatte die Macht des Todes. When Adam fell, als Adam fiel, and sin came into the world, und die Sünde in die Welt hineinkam, Satan became the god of this world. Wurde Satan Gott dieser Welt. In to such a degree, in demselben Maße, that in Matthew 4, oder in solchem Maße, dass es in Matthäus 4 heißt, when Jesus is tempted in the wilderness, wo Jesus versucht wird in der Wüste, the devil would offer him the kingdoms of the world. Dass Satan ihm die gesamten Königreiche der Welt anbieten konnte. If you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, worship me, dann bete mich an. And I will give you all the kingdoms of the world. Ich werde dir alle Königreiche der Welt geben. 1. Johannes 5:19. The whole world lies under the authority of the wicked one. Die gesamte Welt liegt unter der Herrschaft des Bösen. Through what? Wodurch? Through sin. Durch die Sünde. We are separated from God. Wir sind von Gott getrennt. It's all under his dominion. Alles ist unter seiner Herrschaft. And Jesus would become a man. Und Jesus wurde Mensch. And he would take on a body. Und er nahm einen Leib an. In Hebrews chapter 10. In Hebräer 10. God prepared a body. Gott hat einen Leib vorbereitet. He wasn't interested in the blood of bulls and goats. Er hatte kein Interesse am Blut von Stieren oder Ziegen. Because it was impossible for these to remove sin. Weil denen ist es nicht möglich, Sünde wegzunehmen. But God prepared a body. Aber Gott hat einen Leib vorbereitet. And that was the physical body of Jesus Christ. Und das war dieser körperliche Leib von Jesus Christus. And when he came to earth, und als er auf die Erde kam, he came for one reason, kam er aus einem Grund, for this passion, wegen dieser Leidenszeit, to be the substitution for us, um für uns stellvertretend zu leiden. And in the garden he knows this. Und im Garten weiß er das. Now, how many people have gotten operated on? You got operated on. Also wie viele von euch wurden schon mal operiert? What was your feeling when you were waiting there? Was für ein Gefühl hattet ihr denn da, als ihr darauf wartetet? What's that thing they stick down your throat? Wenn sie da euch dann sowas da einführen in den Hals, hinunterstecken? What is it called? Someone's screaming out. Thank you. An endotracheal tube. They stick it down your mouth. Und die stecken dir da so einen Schlauch hinein in deinen Mund und schauen zum Beispiel, was im Magen los ist. Also ich bin in ein Spital gegangen, ich sage jetzt nicht welches. They had 20 of us on these beds. Da waren 20 von uns auf solchen Betten. Like in the hallway, all the way down the hallway. So am Gang aufgefädelt. You talk about being delivered up. Wenn du von dem sprichst, dass du da hingegeben wirst. Put me in this white pajama. Ich habe da so ein weißes Pyjama angehabt. You're laying there. Dann liegst du da. Just waiting to be delivered. Und wartest darauf, da ausgeliefert zu and werden. And then they start rolling you. Und dann fangen sie an, dich and they roll you into this room. Und sie rollen dich dort hinein in dieses Zimmer. And you're thinking, I'll tell you everything you want to know. Und du sagst ja, ich sage euch alles, ich erzähle euch alles, was ihr wissen wollt. And I mean, the pit in your stomach, these two big ladies came over. Also und dann noch zusätzlich da zu deinem Knoten im Magen, da kommen zwei so große Frauen. On your side. Auf die Seite drehen. Head, chin down. Das Kinn hinunter. Open your mouth. Mund öffnen. Before I could even say ah, they went woof, woof, woof, woof. Bevor ich noch ein Wort sagen konnte, war dieser Schlauch schon in mir drinnen. And this huge tube is going down my throat. Und dieser riesige Schlauch schiebt sich da hinunter in meinem Hals. And she's like, ruhig, ruhig. Sie sagt nur, Ruhe, Ruhe. Like, lady, if you say ruhig one more time. Und ich habe mir gedacht, wenn du noch einmal Ruhe sagst, I'm gonna yank this thing out. Also dann schmeiß ich das raus. Throw you on the table, und schmeiß dich da auf den Tisch. Jam this thing down your throat. Und stopf dir diesen Schlauch da hinein. But these two big ladies, und diese zwei großen Damen, then they got this thing down my throat, die stecken mir da diesen Schlauch hinein and in den I feel Hals. Like I'm Christ on the cross or something, you know? Ich fühle mich da wie Christus am Kreuz. Thinking, oder so. Wow, if this is what it was like, und ich habe mir gedacht, enough. Wenn es so war damals, dann reicht das schon. And then, you know, to make things worse. Aber um die Sache noch zu verschlimmern. They're arguing. Fangen sie zum Argumentieren they're an. Like, no, no, back. Dann sagt sie, nein, zurück ein wenig. No, no, noch tiefer. Noch tiefer. A little bit deeper. No. This was only 2 minutes. Das waren nur 2 Minuten. And before I went in there, I was like, oh man. Bevor ich da reinging, habe ich mir gedacht, oh. I was sweating. Da schwitzte ich schon. You think of what Christ was experiencing in the garden. Denkt mal darüber nach, was Christus hier im Garten erlitt. You're not having your stomach checked. Da wird nicht bloß der Magen geprüft. You're not having your hand operated on with Narcose. Nicht eine bloße Operation an der Hand mit Narkose. You're gonna be scourged. Du wirst gegeißelt. To the point where your liver is seen, possibly. In solch einem Maß, dass vielleicht deine Leber hervortritt. Until there's no part of your body that has not been whipped. Wo es keinen Teil an deinem Leib gibt, der nicht ausgepeitscht wird. Then you're going to carry your cross. Dann wirst du dein Kreuz tragen. You're going to be crucified. Du wirst gekreuzigt. And on the third hour, the heavens will be darkened. Und nach der dritten Stunde werden sich die Himmel verfinstern. And the wrath of God himself will come upon you. Und der Zorn Gottes wird auf dich gelegt werden. My God, why have you forsaken me? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? And he's anticipating this all. Und er nimmt all das schon vorweg in Gedanken. The battle in the garden is between his mind and his emotions. Die Schlacht in diesem Garten findet statt zwischen seinem Verstand und seinen Emotionen. Now in the movie, nun, im Film, it's portrayed that the devil is projecting to him. Sehen wir, wie der Teufel ihm Projektionen schickt. Can you bear the sins of the world? Kannst du die Sünden der Welt tragen? Can you go to the cross? Kannst du aufs Kreuz gehen? I absolutely believe that the devil was in the garden projecting to Christ. Ich glaube absolut, dass der Teufel in diesem Garten war und Christus Projektionen schickte. I don't think those were the projections though. Ich glaube aber nicht, dass das bloß die Projektionen waren. The projections were more like this. Ich glaube, dass die Projektionen anders aussahen. So you came to be the king. Also, du bist gekommen, um König zu sein. Oh, so you came to wear the crown. Also bist du gekommen, um die Krone aufgesetzt oh, zu bekommen. So you came to set up your kingdom, huh? Also um dein Königreich aufzurichten, nicht oh, wahr? So you came to your promised people. Also bist du gekommen zu deinem verheißenen Volk. Well, we'll just see how your promised people receive you. Nun, wir werden schon sehen, wie dich dein verheißenes Volk aufnehmen wird. Yes, we will. Ja, das werden wir sehen. And we'll just watch your people hail you as king. Und wir werden sehen, wie dich dein Volk anbeten wird. Yes, we will. Ja, das werden wir sehen. And Christ himself knowing. Und Christus wissend. So turn to 1 Corinthians 2 with me. Blättert einmal zum 1. Korinther 2. The secret. Das Geheimnis. The mystery that was hidden. Das Geheimnis, das hier verborgen war, through the ages, über all die Zeitalter that hinweg, was spoken of, aber von dem die Rede war, here and there, but not understood. Hier und da wurde davon gesprochen, aber man verstand es nicht. Jesaja 53, that Messiah would bear the sins of his people, dass der Messias die Sünden seines Volkes tragen würde, that he would be rejected and, dass er abgelehnt werden würde and beaten. Und geschlagen werden würde. You read Isaiah 53 and you'll be really touched. So liest Jesaja 53, ihr werdet davon berührt werden. But in 1 Corinthians chapter 2, aber in 1. Korinther 2 heißt we es, see this starting with verse 6. Wir fangen da im Vers 6 zu lesen an. Yet we do speak wisdom among those who are mature. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. A wisdom, however, not of this age. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit. Nor of the rulers of this age. Auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit. Who are passing away. Die vergehen. But we speak God's wisdom in a mystery. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. The hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. Die verborgene Weisheit, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. The wisdom which none of the rulers of this age had understood. Die Weisheit, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. If they had understood it, they would not have crucified the Lord of Glory. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. And that wisdom is this. Und diese Weisheit ist folgende. The crown is always preceded by the cross. Dass die Krone immer mit dem Kreuz einhergeht. This is the wisdom of God. Und das ist die Weisheit Gottes. And the cross has come to signify God's perfect will for our lives. Und das Kreuz steht für den perfekten Willen Gottes in unserem Leben. Now the devil was trying to keep Christ from what he thought was God's perfect will. Und der Teufel versuchte Christus von dem abzuhalten, wovon er dachte, dass das der perfekte Wille Gottes sei. So in principle, also im Prinzip, as we understand it now on this side of the cross, wenn wir das jetzt so verstehen, von dieser Seite des Kreuzes angedacht, he was trying to keep Christ from the cross. Er versuchte Christus vom Kreuz fernzuhalten. In principle, als Prinzip, but in reality, aber in Realität, in historically, he was trying to keep Christ from the crown. Hat er versucht, Christus von dieser Krone fernzuhalten. For 3 years his disciples were preaching, the kingdom of God is at hand. Drei Jahre predigten seine Jünger, das Königreich Gottes steht vor der Tür. He comes marching into Jerusalem on the donkey. Dann zieht er da ein in Jerusalem, auf diesem Esel reitend. And they're saying, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Und sie rufen ihm zu, Hosanna, Hosanna. Your king has come. Dein König kommt. And everyone's cheering. Und alle jubeln. And the devil is plotting. Und der Teufel plant etwas. And in John 13 verse 2. Und in Johannes 13 Vers 2. Satan put it in the heart of Judas Iscariot. Da hat Satan dem Judas Iskariot einen Gedanken ins Herz gelegt, ihn zu verraten. Betray him. Ihn zu verraten. Stop the kingdom. Mach, dass dieses Königreich nicht kommt. Stop the plan of God. Stopp diesen Plan Gottes. Stop the will of God. Stoppe den Willen Gottes. Stop Messiah. Stopp den Messias. Betray him. Verrate ihn. Betray him. Verrate ihn. And Judas betrays him. Und Judas verrät ihn. And suddenly a Satan stirs up the religious leaders. Und plötzlich ist Satan dabei, diese religiösen Führer da anzuwiegeln. And they find him in the garden. Und sie finden ihn da im Garten. And Satan is now fighting Christ. Und Satan kämpft nun gegen with Christus everything he's got. Mit allen Möglichkeiten. And he's delivered unto the authority of darkness. Und er wird diesen Mächten der Finsternis ausgeliefert. And the devil had one thing in mind. Und Satan hatte einen Gedanken. To discredit this Christ. Diesen Christus bloßzustellen. And to kill him. Und ihn umzubringen. Discredit him in the eyes of the nation of Israel. Und zwar ihn zu misskreditieren in den Augen der Nation Israels. Messiah must come to his nation. Der Messias kommt zu seiner Nation. And must be received. Und er muss aufgenommen werden. And when they say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Und wenn sie sagen, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. He will set up his kingdom. Er wird sein Königreich aufrichten. The devil had a strategy. Aber der Teufel hatte eine Strategie. Let's turn them against him. Ich werde sie gegen ihn aufbringen. Even more. Noch mehr sogar. And he had been doing that through the whole 3 years. Und er machte das alle die 3 Jahre hindurch. But now the plot thickens. Aber nun hat sich die Sache einfach verstärkt. And he's delivered unto darkness. Er ist der Finsternis preisgegeben. And he is delivered as the worst criminal in human history. Und er wird dahin gegeben wie der schlimmste Verbrecher der gesamten Geschichte. And he is scourged. Und er wird gegeißelt. And beaten. Geschlagen. And treated. Und behandelt. As though he was the worst. So als ob er der schlimmste Verbrecher wäre. As though he was Adolf Hitler and worse. So als ob er der Adolf Hitler wäre oder sogar noch schlimmer. As though he was Stalin and worse. So als ob er Stalin wäre und noch schlimmer. And he knows he's going to face this. Und er weiß, dass er diesen Dingen gegenüberstehen wird. And the astonishing thing is. Und das Erstaunliche dabei ist, that he doesn't have to do this. Dass er das nicht tun muss. He lays his own life down. Aber er legt sein eigenes Leben hin. At any moment through this whole process. Und zu jedem Zeitpunkt in diesem gesamten Prozess. He can say enough. Könnte er sagen, es reicht. I step out. Nein, ich höre auf damit. Ich trete But hinaus. You know what? He had you and me in his heart. Aber wisst ihr was? Er hatte an uns gedacht, dich und an and mich. He did not, and I love the, how this is portrayed in the movie. Und ich mag das, wie es dargestellt wird im Film. He does not hide from the fists. Er versteckt sich da nicht vor den Fäusten. He stands there. Er steht da. And he gives his back to the smiters. Und er liefert seinen Rücken diesen Schlechtern aus. This is biblically accurate. Und das ist biblisch, das ist akkurat. And I love this part where his mother comes to him. Und ich mag diesen Teil, wo wir sehen, wie seine Mutter zu ihm kommt. And this might have been like this. Und vielleicht mag es so gewesen sein. Many things must have been like this. So viele Dinge mussten so geschehen sein. This might have been. Aber diese Sache mag vielleicht so geschehen sein. His mother comes, she encourages him. Seine Mutter kommt und sie ermutigt ihn. And then he says, I make all things new. Und dann sagt er, ich mache alles neu. That's biblical. Das ist biblisch. Whether he said it right there or not, it might have been. Ob er es da sagte oder nicht, das kann so gewesen sein. But I love the portrayal of him lifting the cross and going forward. Aber ich mag, wie er dargestellt wird, wie er das Kreuz aufnimmt und nach vorne geht. And the principle this morning is this. Und das Prinzip für uns heute ist folgendes. That now the devil knows. Jetzt, wo der Teufel weiß. He knows the wisdom that was hidden. Jetzt kennt er diese Weisheit, die verborgen that war. The crown is preceded by the cross. Dass die Krone immer nach dem Kreuz kommt. And now the devil will try to keep us from the cross. Und jetzt möchte uns der Teufel von diesem Kreuz abhalten. Because he knows the cross leads to the crown. Weil er weiß, dass dieses Kreuz zur Krone hinführt. And as we're suffering maybe in the plan of God for our lives. Und wenn wir so jetzt vielleicht Leid erleben im Plan Gottes für unser Leben. Now the devil is wise enough to say. Jetzt ist der Teufel weise genug, dass er sagt, come down from that cross. Komm herunter von diesem Kreuz. Come down. You don't have to do that. Komm doch runter, du musst das ja nicht machen. You don't have to suffer that. Das musst du nicht erleiden. Oh, you poor thing, you. Ach, du armer, du. God is putting you through this. Oh, you poor thing. Gott lässt dich dahin durchgehen. Ach, du armer. You don't have to go through that. Das musst du doch nicht durchmachen. Oh, God is not fair. Ach, das ist nicht fair von Gott. He knows. Er weiß the es. Devil wants to keep us from God's perfect will for our life. Der Teufel möchte uns davon abhalten, den perfekten Willen für unser Leben zu machen. He wants us to believe that God can't be trusted. Und er möchte uns glauben machen, dass wir Gott nicht vertrauen können. He knows now if he keeps us from bearing our cross. Er weiß ganz genau, wenn er uns jetzt davon abhält, unser Kreuz zu tragen. He will keep us from wearing a crown. Dann hält er uns auch davon ab, Kronen zu bekommen. That eventually we'll throw at the feet of Christ. Die wir dann schließlich vor die Füße Christus werfen werden. I would encourage all of us. Aber ich möchte uns alle ermutigen. You know, 1 Thessalonians 5:21. 1. Thessalonicher 5:21. It says, "Examine all things and hold fast to what is good." Da heißt es, überprüft alles, aber das Gute behaltet. There's a few strange things in the movie I didn't understand. Nun, es gibt ein paar seltsame Dinge in diesem Film, die ich nicht verstanden. Couple seconds, some demonic baby or something. I have no idea. Ein paar Sekunden, so ein dämonisches Kind. I thought that must be the Antichrist or something. I don't know. Ich habe gedacht, das muss vielleicht der Antichrist sein oder so. Something, you know, you just irgendwas. Throw it out like a bone. Aber schmeißt es einfach raus. Right? Ja. Hold fast to what is good. Aber halt dich an dem fest, was gut ist. But the portrayal of Christ. Aber die Darstellung von Christus. Goes the portrayal of Christ. If he had done it the way it happened. Wenn er es eben so getan hat, wie es geschah. You could not even show it in the theater. Das könntest du nicht einmal zeigen in einem Film. It would be outlawed. Das wäre außerhalb des Gesetzes gewesen. And what we see in this movie, The Passion of the Christ, was wir in diesem Film sehen, die Passion Christi, is a very mild version of what happened. Ist eine sehr gemilderte Version dessen, was wirklich geschah. Isaiah 52:14. Jesaja 52:14. He was beaten beyond human recognition. Er wurde so geschlagen, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte. This is an opportunity for us as a church. Das ist eine Gelegenheit für uns als Gemeinde, to share this incredible truth with people. Diese unglaubliche Wahrheit anderen Menschen mitzuteilen. It's a wonderful opportunity to let my imagination be stretched. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, mich in meinen Vorstellungen ein wenig auszuweiten. There's certain blocks in our minds that doesn't let our imagination go too far. Weil da gibt es manche Blockaden in unserem Verstand, die uns nicht weiter denken lassen. When you see a movie like this, you hold on to your seat. Aber wenn du solch einen Film siehst, dann hältst du dich an deinem Sessel fest. I mean, I was like, the tears were flowing down my face. Also die Tränen rannen mir nur so übers Gesicht. From the opening, from the very, just the first Bible verse that came on the screen. Einfach der erste Bibelvers, der auf dem Bildschirm zu sehen war. I was already crying. Da weinte ich bereits. I just thought, oh my gosh. Ich habe mir gedacht, oh. You know, he bore our iniquity. Er trug unsere Schuld. I was already gone. Da war es vorbei schon bei mir. So I would encourage you. Also ich möchte euch ermutigen. Two things. Bring someone to the movie. Bringt jemand mit in den Film. And number two. Und Punkt zwei. Let's identify with Christ. Lasst uns mit Christus identifizieren. By doing God's will for our life. Indem wir den Willen Gottes für unser Leben tun. Amen. Amen. And just remember this. Und denkt noch an Folgendes. Don't watch the movie with guilt. Betrachtet diesen Film nicht mit einem Schuldgefühl. Christ took the guilt. Christus hat diese Schuld auf sich genommen. Watch the movie with thanksgiving. Sondern betrachtet diesen Film mit Danksagung. For what he did for us. In Dank für das, was er für uns gemacht hat. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For who you are. Für das, wer du bist. For delivering Christ up for us. Dass du Christus hingegeben hast für uns. And Lord Jesus, we thank you this morning. Und Herr Jesus, wir danken dir heute. For who you are. Für das, wer du bist. Seated on the throne today. Sitzend am Thron heute. The scars are still in your hands. Und die Wundmale sind noch zu sehen in deinen Händen. And in your feet. Und in deinen Füßen. We thank you today. Wir danken dir heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.